Prostitution ist nur ein besonderer Ausdruck der allgemeinen Prostitution des Arbeiters. Dieses Zitat von Karl Marx könnte suggerieren, dass Prostitution für unsere Hörerinnen und Hörer eine recht klare Sache ist. Stattdessen hat sie sich als diskursive Herausforderung erwiesen. Und die Positionen Linker erstrecken sich von der Befürwortung von Repression und Abschaffung auf der einen Seite bis hin zur Entkriminalisierung und gewerkschaftlichen Organisierung auf der anderen Seite. In der gegenwärtigen Debatte dreht sich viel um die Frage, ob Prostitution wirklich als Arbeit verstanden werden kann oder ob sie als Form der Gewalt gegen Frauen am besten erfasst wird. Diese beiden Positionen führen zu diametral entgegengesetzten Strategien. Wird Prostitution als Arbeit verstanden, dann ist der Kampf um Selbstorganisation und um Rechte ein zentraler Bestandteil der sozialistischen Antwort. Ist aber andererseits Prostitution mit Gewalt und Sklaverei gleichzusetzen, dann sind die Beteiligten Opfer, die es zu retten gilt. Kathleen Barry, Organisatorin einer internationalen feministischen Konferenz über Frauenhandel im Jahr 1983, verlieh letzterer Meinung Ausdruck, als sie sich weigerte, mit der Sexarbeiterin und Aktivistin Margot St. James zu diskutieren und argumentierte, dass die Konferenz feministisch sei und die Institution Prostitution nicht unterstütze. Es sei daher unangebracht, die sexuelle Sklaverei mit Prostituierten zu diskutieren. Die Schriftstellerin Julie Bindel schlug in eine ähnliche Kerbe, als sie zur Entscheidung der Gewerkschaft GMB, eine Sektion für Sexarbeiterinnen zu gründen, feststellte: Wie kann eine Gewerkschaft einerseits eine Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen durchführen und gleichzeitig die Gewalt gewerkschaftlich organisieren? Anstatt, wie die Gesellschaft, vorzugeben, dass es eine Berufswahl ist, muss die Prostitution als das enttarnt werden, was sie ist: Gewalt gegen Frauen. Gewerkschaftliche Organisation kann Frauen in dieser abscheulichen Industrie nicht unterstützen. Erst kürzlich ist die Scottish Socialist Party SSP in den Ring getreten und hat erklärt, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen sei. Im heutigen Frankreich haben Prostituierte nicht das Recht zu demonstrieren. 2003 hatten die Konservativen Frankreichs Prostituierte mit Strafen bedroht, wenn sie Freier anwerben. Die Sozialisten schaffen das gerade ab, zugunsten des schwedischen Modells, nachdem die Freier bestraft werden. In den protestantischen und sozialdemokratischen Staaten Schweden, Norwegen und Island ist Prostitution jeweils für Freier illegal. Island untersagt selbst das Strippen. Finnland diskutiert aktuell das schwedische Modell. In Deutschland agitiert die illustrierte Emma dafür. Dass man nicht die Prostituierten, sondern die Freier bestrafen müsse, das erscheint den einfacher gestrickten Philanthropen schon wie ein gewitzter Kniff, um etwas zurechtzurücken. Tatsächlich verschleiert das nur die Aggression auf die Prostituierten. Die Folge ist die gleiche. Prostituierte können ihre Geschäfte aufgeben. Das schwedische Modell ist etwas gerechter, dafür wohl ungleich effektiver als das Konservative in der Unterdrückung der Prostitution im eigenen Land. Letztlich geht es um ihre Abschaffung oder zumindest Verschiebung nach Deutschland und in die Peripherien, wo man dann wiederum den Anstieg der Prostitution skandalisiert. Prostitution ist der Austausch von Sex gegen Geld. Da es jedoch auch andere Situationen solchen Austausches gibt, bei manchen Formen der Ehe etwa, gehen die meisten Definitionen in Nachschlagewerken weiter. Im Oxford English Dictionary ist eine Prostituierte eine Frau, die ihren Körper zu wahllosen sexuellen Akten, insbesondere zur Vermietung, anbietet. Eine umfassendere Definition liefert die Encyclopaedia Britannica, wo Prostitution definiert wird als Praktizieren sexueller Aktivitäten mit Individuen, die nicht Ehepartner oder Freund sind, im Austausch für unmittelbare Bezahlung oder andere Güter. Diese beiden Definitionen fügen wahllos oder nicht Ehepartner hinzu, um herauszufiltern, was wir alle an sich verstehen. Prostitution ist Sex außerhalb jener Verhältnisse, in denen Sex üblicherweise erlaubt ist. Die Heteren im antiken Griechenland, die japanischen Geishas, die europäischen Kurtisanen, der Straßenstrich in Soho und die Bordellarbeiterinnen in Mumbai, sie alle teilen sich die Bezeichnung Prostituierte. Diese Erscheinung einer zeitlosen Beschäftigung, die im Klischee des ältesten Gewerbes ihren Ausdruck findet, verbirgt verschiedenste gesellschaftliche Verhältnisse. Was diese Frauen verbindet, ist die Ausübung von Sex außerhalb der familiären Privatsphäre, wo Sex in Verbindung mit Reproduktion und Erhaltung des Haushalts steht. Prostitution kann nur im Verhältnis zur monogamen Ehe verstanden werden. Wie Friedrich Engels es ausdrückte: Monogamie und Prostitution sind zwar Gegensätze, aber untrennbare Gegensätze, Pole desselben Gesellschaftszustandes. Als August Bebel in den 1880er Jahren über Frauen und Sozialismus schrieb, erklärte er: Prostitution wird also zu notwendigen sozialen Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, wie die Polizei, das stehende Heer, die Kirche und die Kapitalistenklasse. Prostitution beruft sich auf das Recht, die eigene Arbeitskraft frei zu verkaufen. Dieses Recht ist Kernbestand liberaler Demokratie. Nun gab es von jeher Einschränkungen. So wurde etwa die Kinderarbeit verboten. Dabei ist es nicht die individuell zerstörerische Wirkung von Arbeit, die interessiert, sondern die gesellschaftliche. Mündigkeit ist durch das Verbot der Prostitution Minderjähriger in allen EU-Staaten gegeben. Die Prostitution hat darin den anderen Berufen etwas voraus, die teilweise schon mit 15 erlernt werden dürfen. Ab 17 darf man sich in der Bundeswehr härtestem Drill und Lebensgefahr aussetzen. Zeitungsaustragen dürfen schon sehr kleine Kinder, Schauspielern die kleinsten. Minderjährigkeit und direkter Zwang sind bei jeglicher Arbeit, auch bei der Prostitution, illegal. Das Verbot der Zwangsarbeit fokussiert aber nicht auf den Zwang an sich, sondern auf die Vermitteltheit des Zwangs. Abstrakte gesellschaftliche Verhältnisse gelten als die natürlichen, hinzunehmenden Voraussetzungen der freien Selbstausbeutung, auch wenn darunter Zwänge wie Hunger, Tod und soziale Isolation gefasst werden müssen. In der Prostitutionsfeindschaft will man von vermittelten Zwängen nichts mehr wissen. Bordelle, die Ausbeuter fraglos haben, sind aber in ihrer grundsätzlichen Vermitteltheit des Zwangs nicht zu unterscheiden von den Baustellen oder Fabriken, in denen sich Männer wie Frauen aus angeblich freien Stücken zugrunde richten dürfen. Das Ziel der Prostitutionsfeinde ist daher stets die Verschleierung der strukturellen Gleichheit der vermittelten Ausbeutung. Diese Verschleierungstaktik bedient sich zweier Strategien: Statistik und Spezifik. Statistik soll suggerieren, dass der Notstand in der Prostitution so akut ist, dass in der Rechtsgüterabwägung das Recht auf freien Verkauf der eigenen Arbeitskraft unter den Tisch fallen kann. Wenn erst die Vorherrschaft unmittelbaren Zwangs, also Zwangsprostitution, in der Prostitution nachgewiesen ist, ist das Gewissen der puritanischen Philanthropen für den Angriff auf die nur vermittelt erzwungene Prostitution gereinigt. Der Verweis auf die prinzipielle Möglichkeit der emanzipierten Prostitution, die von ähnlichen ausbeuterischen Verhältnissen und Marktzwängen geprägt sein wird wie jede andere Arbeit, kann angesichts der Statistik und Drastik der Ausbeutung in Extremfällen jederzeit als zynisch denunziert werden. Wen kümmern die wenigen Edelescorts, die Gelegenheitsprostituierten, die masochistischen Fetischisten in ihren jeweiligen hetero- und homosexuellen Ausprägungen, wenn die Abschaffung ihrer Rechte andere aus so extremer Sklaverei befreit? Die Legitimationsform ist die gleiche wie bei der Abschaffung bürgerlicher Freiheiten für die Terrorismusbekämpfung oder die Aufhebung des Datenschutzes zur Bekämpfung von Kriminalität. Notstand. Wie die meisten kommerziellen Transaktionen im Kapitalismus baut die Prostitution auf Verkauf und Kauf einer Ware. In Alltagssprache übersetzt, eine Prostituierte verkauft ihren Körper. Doch das ist eine Fehlbezeichnung, denn am Ende der Transaktion besitzt der Klient nicht den Körper der Prostituierten. Der Klient kauft vielmehr eine sexuelle Dienstleistung. Manche FeministInnen und SozialistInnen lehnen den Gedanken ab, dass die Frau eine Dienstleistung statt ihres Körpers verkauft, anerkennen aber den vorübergehenden Charakter und beschreiben es als Verkauf des Körpers zur sexuellen Befriedigung. Doch selbst das ist irreführend. An einem Ort der Prostitution, egal ob auf der Straße, im Bordell oder durch eine Agentur, gibt es einen Tarif. Üblicherweise wird er aufgrund der rechtlichen Beschränkungen nicht schriftlich festgehalten, aber klar ist, es gibt einen Preis für Masturbation und üblicherweise höhere Preise für oralen, vaginalen oder analen Sex. Manche Hostessen verlangen eine stundenweise Bezahlung, stellen aber klar, welche sexuellen Leistungen inkludiert sind und welche nicht. Die Ware ist Sex oder vielmehr eine bestimmte sexuelle Dienstleistung. Die Verwandlung von Sex in eine Ware wird von vielen Menschen als fundamentale Sünde der Prostitution betrachtet. Mairi McAlpine von der SSP schreibt: Prostitution ist die Verwertung sexueller Beziehungen, indem sie sie aus der Sphäre gegenseitigen Genusses in die Domäne des Marktes bringt. Sicher soll ein so intimes Verhalten doch nicht in eine veräußerbare Sache verwandelt werden, die geh- oder verkauft werden kann. Diese eher romantische Sicht von Sex als gegenseitigem Genuss ist selbst schon eine Abstraktion von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Wie auch unter früheren Klassengesellschaften ist Sex im Kapitalismus höchst geregelt und verfügt über eine wirtschaftliche Dimension. Diese Regelung ist gegründet auf die Notwendigkeit, das Privateigentum durch Vererbung zu schützen. Im Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates skizziert Engels, wie die Monogamie für die Frau zusammen mit dem Privateigentum entstand. Die monogame Familie entsteht aus der Paarungsfamilie. Sie ist gegründet auf die Herrschaft des Mannes in dem ausdrücklichen Zweck der Erzeugung von Kindern unbestrittener Vaterschaft. Und diese Vaterschaft wird erfordert, weil diese Kinder dereinst als Leibeserben in das väterliche Vermögen eintreten sollen. Die genaue Gestalt der Familie hat sich mit den verschiedenen Formen der Klassengesellschaft verändert. Die Zentralität der weiblichen Monogamie jedoch nicht. Wodurch auch erklärt wäre, warum es durchgängig umfassende Gesetze, Religionen und Bräuche zu ihrem Schutz gab und gibt. Es war nicht die Prostitution, die Sex aus der Sphäre gegenseitigen Genusses gebracht hat, sondern die Monogamie, die zur Verteidigung des Privateigentums erforderlich ist. Töchter wurden zu Eigentum, das für seine Fähigkeit zur Produktion von Nachkommen gekauft und verkauft wurde, im Tausch gegen Land, Vieh oder Geld. Die Prostitution entstand aus dem gleichen Prozess, weil keine Gesellschaft in der Lage war, dem Mann die Monogamie ebenso aufzuzwingen wie der Frau. Demosthenes, ein griechischer Redner, fasst die Haltung zur Frau in der Sklavengesellschaft Athens zusammen. Wir gehen zu Kurtisanen für unseren Genuss, halten uns Konkubinen für unsere täglichen Bedürfnisse und heiraten Frauen, damit sie uns legitime Kinder geben und treue Hüterinnen unseres Herzens sind. Aber ist diese Sicht nicht längst veraltet? Sicher gilt doch im 21. Jahrhundert Sex vorwiegend dem gegenseitigen Genuss und nicht der Produktion von Nachkommen oder dem Geldtransfer. In den letzten 40 Jahren hat eine beachtliche sexuelle Liberalisierung stattgefunden. Einerseits durch die Veränderung der gesellschaftlichen Position der Frau, andererseits durch die Entwicklung effektiver Verhütungsmethoden. Somit ist Prostitution nunmehr nicht die einzige Form von außerehelichem Sex. Doch die gesellschaftlichen Strukturen bevorzugen in Eigentumsbelangen immer noch monogame heterosexuelle Beziehungen. Und weltweit werden Frauen, die offen nicht monogamen Sex suchen, als Huren oder Schlampen beschimpft. Das zweite, emotionalere Standbein der Prostitutionsgegner ist die Spezifik. Prostitution ist demnach verwerflich, weil sie grundsätzlich andere Arbeit ist, weil sie die Geschlechtsteile involviert. Wenn die gleichen Geschlechtsteile lebenslang auf Bürostühlen oder Kassiererinnenstühlen eingequetscht werden, bis Hämorrhoiden, Stressinkontinenz und Frühableben wegen Bewegungsmangel eintreten, gilt das als weniger skandalös als die berufsmäßige Penetration oder Masturbation. Bandscheibenvorfall und Hexenschuss, notwendige Folgen moderner Arbeitsverhältnisse, fügen extremsten Schmerz zu und können lebenslange Verkrüppelung bedeuten. Dennoch werden sie als Berufskrankheiten toleriert, einkalkuliert und akzeptiert. Was die Arbeitswelt mit der Psyche von Menschen anstellt, ist täglich zu beobachten. Penetrationen hingegen gelten als barbarisch und nicht hinnehmbar. In einer solchen Trennung sind Sexualtabus wirksam, hochidealisierte Vorstellungen von normaler Sexualität, die sich kopfschüttelnd gegen die Vorstellung richten, Sex mit womöglich täglich oder mehrfach täglich wechselnden Geschlechtspartnern sei etwas Erstrebenswertes oder auch nur annähernd Auszuhaltendes. Und selbst Die freieste Gelegenheitsprostitution, die sich ihre Kunden ohne ökonomische Zwänge aussuchen kann und für die gebotene Schönheit, Zeitaufwand und Seriosität einen Gegenwert einfordert, wird dem Verbot anheimfallen. Es geht den Prostitutionsfeinden nicht um Gewalt oder Zwang, sondern um die Existenz der Idee von Prostitution. Der Neid auf diese Möglichkeit, sich mittels Sex dem übrigen Verwertungszwang zu entziehen, tritt in der Abwertung zutage. Das insgeheime Begehren auf solcher Art vereinte Bedürfnisbefriedigung, Sex, Nahrung und Obdach, wird mit Kastrationsdrohungen wie Vergewaltigung und sei es als Voraussetzung solcher Perversion verdrängt. Eine Frau, die solch unnatürliche Lust an Sex hat oder die ihn akzeptieren kann, müsse zwangsläufig als Kind sexuell misshandelt worden sein. Statistik trumpft hier wiederum auf, schafft Mehrheiten. Warum aber die sexuelle Gewalt in der Kindheit zur Prostitution führt, ob sie vereinzelt nicht auch Copping bedeutet, ob sie eine für das Individuum gelungene Kompromisslösung für innere Spannungen und Ambivalenzen darstellt, warum diese Prostituierten mitunter Sex und partnerschaftliche familiäre Nähe trennen wollen, solche differenzierenden Überlegungen haben dem autoritären, paternalistischen Schutzdrang gegenüber keine Chance. Dieser macht aus traumatisierten Opfern von sexueller Misshandlung in der Kindheit ewige Kinder und ewige Opfer. Prostitutionsfeinde wirken mit an der Durchsetzung von normalem Sex als gesellschaftlichem Standard. Tabuisiert werden lustvoller Sex mit älteren, hässlichen, behinderten oder reichen Männern, weiblicher Exhibitionismus, Masochismus und Narzissmus, Nymphomanie, zwanghafter Sex, Sex als Verrichtung. Sex für Geld wird verboten, Sex und Geld für sich bleiben aber legal und jeweils glücksverheißend. Das ist nichts anderes als ein Inzesttabu, das vor allem auf weibliche und auf Homosexualität zielt. Lust an Sex für Geld, diese Fantasie bleibt jungen Männern vorbehalten. Die dürfen von den zahllosen Liebhaberinnen spinnen, mit denen sie womöglich täglich Sex haben würden, während die noch dafür zahlen. Normiert werden Frauen, denen die narzisstische Befriedigung, ihre Begehrenswertigkeit tatsächlich in Geldform oder in der Zahl der Freier als Tauschwert aufgerechnet zu sehen, versagt wird. Tatsächlich verschleiert die Prostitutionsfeindschaft einfach ihren bürgerlichen Egoismus, der hinter der groß aufgemachten Moral der Schwarzers und der sozialdemokratischen Feministen steckt. Das Prostitutionsverbot mag sich gegen die Rechte der freiwilligen Prostituierten richten, aber es scheint als der billigste Weg, Zwangsprostitution einzudämmen. Man beschneidet ein Grundrecht in der Absicht, Ausgaben für Polizei, Sozialarbeit, Gerichte zu sparen, die die mühsame Differenzierungsarbeit vornehmen müssten. Die Beschaffungsprostitution durch die Legalisierung von Drogen aufzuheben, wagt indes keine der sozialdemokratischen Regierungen. Auch bleibt offen, wie die Zwangsprostitution nach dem Verbot der Prostitution effektiv bekämpft werden soll, wenn doch bislang schon wenig Erfolge gegen Menschenhandel erzielt werden. Tatsächlich gibt es Sexarbeiterinnen, die unter Bedingungen der Sklaverei leben, wo sie selbst als Waren verkauft und gekauft und von den Sklaveneignern zur Arbeit eingesetzt werden. Dieses erneute Aufkommen moderner Sklaverei, über das zumeist in Verbindung mit Menschenhandel berichtet wird, beschränkt sich nicht auf die Prostitution, sondern findet sich auch bei Dienstmädchen oder anderen Formen von dienender Tätigkeit. Dass in Teilen der Sexindustrie Sklaverei existiert, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein viel größerer Teil der Prostitution in Gestalt der üblichen Lohnsklaverei stattfindet. Die meisten Sexarbeiterinnen sind jedoch weder Sklavinnen noch Lohnarbeiterinnen, hauptsächlich weil gesetzliche Einschränkungen der Prostitution die Ausbreitung einer rechtmäßigen Industrie behindern und sie auf den Graubereich des Schwarzmarktes und der kriminellen Wirtschaft beschränkt haben. Viele Sexarbeiterinnen sind Direktverkäuferinnen. Sie arbeiten nicht für andere, sondern treiben direkten Handel mit dem Klienten. Auch sie verkaufen eine Ware, doch es ist nicht ihre Arbeitskraft, sondern eine Ware, in der ihre Arbeit enthalten ist, also die sexuelle Dienstleistung, und sie verkaufen sie direkt an den Käufer. Sie sind also Selbstständige, auch wenn sie in den meisten Ländern nicht legal als solche erfasst werden können. Manche verfügen über Ressourcen und besitzen oder mieten ihre Produktionsmittel, die Räumlichkeiten, Telefone und andere Werkzeuge ihres Gewerbes. Sie sind klassische Kleinbürgerinnen. Viele Frauen in dieser Situation sind jedoch weit vom Bild einer selbstständigen Unternehmerin der Mittelklasse entfernt. Die meisten sind arm und für sie hat ihr Geschäft mehr Ähnlichkeit mit der primitiven Form des Tauschhandels. Zum Beispiel, wenn sexuelle Dienste direkt gegen Subsistenz wie Essen und Unterkunft oder gegen Drogen gehandelt werden. Diese Personen sind nur am Rande in die kapitalistische Wirtschaft eingebunden. Sie sind Teil dessen, was Marx das Lumpenproletariat genannt hat. Und dann gibt es Prostituierte, die andere beschäftigen, damit sie für sie arbeiten. Einige Sexarbeiterinnen führen ihr eigenes Geschäft als Madams oder Bordellbesitzerinnen. Als Chefinnen eignen sie ihre eigenen Produktionsmittel und beuten die Arbeit anderer aus, während sie zeitweise auch selbst Sex verkaufen. Deshalb sind einige Prostituierte Arbeiterinnen, einige Sklavinnen, die meisten Kleinbürgerinnen und einige wenige Kapitalistinnen. Die schlechter gestellten Prostituierten kommen zumeist aus Staaten, in denen Prostitution illegal oder stark reglementiert ist. Nicht die Legalität erzeugt unfreie Prostitution und Menschenhandel, sondern Armut. Armut erst steigert die Unlust, die notwendig ist, um herkömmliche Moralvorstellungen zu überwerfen, was teilweise dann als Befreiung erlebt werden kann. Für Frauen, die in der Heimat auch nur der Tausch lebenslanger Dienerschaft gegen ein paar an die Eltern gezahlte Ziegen oder Geld erwartet hätte, neben einem Leben in Unbildung und Armut, ist die freie Prostitution in Europa allemal das kleinere Übel. Solange die EU dabei zusieht, wie an ihren Außengrenzen ein Failed State nach dem anderen entsteht, solange sie Bürgerkriege ignoriert, die Millionen in die Flucht treiben, solange Tausende an den Außengrenzen in den Tod getrieben werden, solange syrische Flüchtlinge ihre Nieren und Töchter verkaufen müssen, um zu überleben, solange braucht kein EU-Staat zu denken, er würde mit einem Prostitutionsverbot etwas gegen Menschenhandel unternehmen, und solange wohnt der Prostitutionsfeindschaft immer auch die Abwehr des Fremden inne. Ein weiteres Moment des bürgerlichen Egoismus ist die primitive Akkumulation an den Prostituierten. Die Prostituierte hat eine Sonderstellung im Arbeitswesen. Sie besitzt ihr zentrales Produktionsmittel selbst und bringt es von Natur aus mit. Sie ist partout nicht zur doppelt freien Lohnarbeit zu bringen. Diese Möglichkeit, aus sich selbst Wert zu erzeugen, ohne die Vermittlung von Produktionsmitteln, die ihr nicht mehr gehören, zieht Neid auf sich. Man entzieht ihr dieses Produktionsmittel und gibt vor, das zu ihrem Besten zu tun. Tatsächlich stößt man sie in die Abhängigkeit der doppelt freien Lohnarbeiterin, zwingt sie an die Kassen und Förderbänder. Marx hat auf einer recht hohen Ebene der Abstraktion, Ware, Gebrauchs- und Tauschwert das Wesen der Ausbeutung festgestellt. ArbeiterInnen werden von KapitalistInnen nicht durch Betrug oder Tricks ausgebeutet, sondern durch das Wesen der Lohnarbeit selbst. ArbeiterInnen tauschen eine Ware gegen Lohn. Die Ware ist nicht Produkt ihrer Arbeit, sondern ihrer Arbeitsfähigkeit, ihrer Arbeitskraft. Die Ausbeutung entsteht aus dem Unterschied zwischen dem Wert der Arbeitskraft und dem Wert der Waren, die sie in der Zeit der Verwendung der Arbeitskraft durch den Kapitalisten produzieren. Ausbeutung ergibt sich aus der Tatsache, dass der Arbeiter nicht das Produkt seiner Arbeit, sondern lediglich die Arbeitsfähigkeit sein eigen nennt. Selbst wenn dem Arbeiter der Lohn in der vollen Höhe des Wertes der Arbeitskraft gezahlt wird, also bei einem fairen Tausch in kapitalistischen Begriffen, wird der Arbeiter ausgebeutet. Wie bei anderen LohnarbeiterInnen entstehen Ausbeutung und Profit aus der Spanne zwischen den Beschäftigungskosten der Sexarbeiterin und dem Einkommen, das sie durch die von ihr gelieferte Ware erzeugt. Für die Kleinbürgerin gibt es keine Ausbeutung in diesem Sinn, denn der Profit entsteht durch die Anhebung des Preises über die Unternehmenskosten. Diese Analyse wird von Feministinnen zurückgewiesen, die argumentieren, dass der Klient auch direkt die Sexarbeiterin ausbeutet. Klarerweise ist im Verhältnis Prostituierte-Klient der Klient fast immer in einer privilegierten wirtschaftlichen Position. Doch beutet er die Prostituierte nicht aus. Seine Rolle in diesem Verhältnis ist die eines Konsumenten. Es gibt viele andere, die sie ausbeuten, ob das der Unternehmer, der Zuhälter, die Puffmutter oder eine Firma sein mag, aber in ökonomischen Begriffen ist es nicht der Klient. Hier ist Engels Analogie über Prostitution und Monogamie relevant. In der Familie hat der Ehemann viele Vorteile gegenüber der Frau hinsichtlich der Macht im Haushalt, des verfügbaren Einkommens und der Freiheit von vielen weltlichen Aufgaben. Doch dies hat er im Allgemeinen nicht durch die ökonomische Ausbeutung seiner Frau erreicht, er hat dies ererbt von der allgemeinen Position von Mann und Frau im Kapitalismus. Wenn wir hier sagen, dass Prostituierte nicht von den Klienten ausgebeutet werden, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass sie von ihnen nicht unterdrückt werden. Viele Sexarbeiterinnen werden brutal von Klienten unterdrückt, die sie auf herabwürdigende und oft gewalttätige Weise behandeln. Auch der Staat behandelt Sexarbeiterinnen so, indem er ihnen oft grundlegende Menschen und andere Rechte verwehrt. So wurde zum Beispiel in Großbritannien bis vor kurzem eine Frau, die frühere Verurteilungen wegen Anschaffens hatte, als gemeine Prostituierte geführt. War sie einmal erfasst, so hatte sie weniger Rechte als alle anderen. Erneute Verfahren benötigten nicht einmal zwei Zeugenaussagen, sondern konnten allein aufgrund der Aussage eines Polizisten zur Verurteilung führen, wobei auch die bisherigen Verfahren eine Rolle im Gericht spielten. Meist ist es eine Kombination von Faktoren, die zum Beginn der Sexarbeit führen, und der gemeinsame Nenner ist nicht Drogensucht oder Missbrauch, auch wenn dies Faktoren sind, sondern finanzielle Nöte. Dieser Geldmangel kann absolut oder relativ sein. Viele Frauen halten die Sexindustrie für eine bessere Option als einen schlecht bezahlten Job mit hoher Ausbeutung im formellen Sektor. Die marxistische Analyse zeigt, dass Prostitution als Kehrseite der Medaille der Monogamie entstand, die zur Verteidigung des Privateigentums existiert und dass sexuelle Verhältnisse nicht gänzlich von den wirtschaftlichen Verhältnissen in der Klassengesellschaft gelöst werden können. Die Frauenunterdrückung gründet sich auf der Trennung von privater Hausarbeit und Reproduktion, von gesellschaftlicher Produktion und gesellschaftlichem Leben. Prostitution wird deshalb als eine Bedrohung für die Gesellschaft empfunden, weil sie diese scharfe Trennung verwischt, indem sie den Sex aus den eigenen vier Wänden heraus und auf den Markt holt. Wo die Ehe historisch akzeptierte Tauschform von Waren und Sexualität ist, noch nicht allzu lange die Mitgift und der Brautpreis abgeschafft wurden, kann gegen den Erwerb von Sex auf dem freien Markt nichts Inhaltliches sprechen. Entleert wird unter den vorherrschenden Produktionsbedingungen beides, Arbeit und Sexualität. Echte, befreite Lust gibt es wohl nur noch in Inseln. Zu tief hat sich das Tauschverhältnis ins Privateste eingegraben. Der Versuch, die wahre Liebe unter freien Individuen auf Kosten der freien Frauen in der Prostitution zu bewahren, verdirbt schon wieder die Freiheit dieser Individuen, die für die wahre Liebe erst Voraussetzung wäre, die sich nicht an Besitzidealen wie Treue oder Sexualität aufrichtet, sondern an Hingabefähigkeit und Solidarität.